You're now listening to the sounds of the Double J Show. Damit recht herzlich willkommen zurück zur Double J Show am Mittwoch diesmal. Zwar ist es der zweite Teil meines oder unseres Endjahres bzw. Anfangsjahres Specials zu den besten Alben des Jahres 2016 aus Rock, Indie, Rock, Elektro und Hip-Hop. Ja. Und genau, das ist jetzt der zweite Teil für alle, die noch jetzt erst einschalten. Gebt euch die erste Folge, die geht nahtlos in diese hier über. Wir sind gerade im Hip-Hop angelangt und wollen das nach dem Alphabet durcharbeiten, nach den Alben gesehen. Und sind bei P angelangt, P von, also Palm aus Plastik von Raf Camora und Bones MC. Und daraus spielen wir euch den Track Cabriolet. Viel Spaß! Auf ein Trip in mein Cabriolet. Nizza, Marseille, über Saint-Tropez. Die Rückbank ist frei, komm, Chagall ist okay. Egal welche Richtung, das Ziel ist der Weg. Komm mit auf ein Trip in mein Cabriolet. Nizza, Marseille, über Saint-Tropez. Die Rückbank ist frei, komm, Chagall ist okay. Egal welche Richtung, das Ziel ist der Weg. RA im Alpha, Forza Italia. Komm mit und mach dir keinen Kopf wegen Outfit. Wenn du willst, komm in Pyjama. Fahre entspannt an der Küste. Sehne Chide ins Cabrio möchte. Baby, komm, mach dir die Brüste. Ich mach dir den Löwen, den Mario Götze. Vermisse mein Meer, vermisse meinen Sand. Mein Berlin wird im Winter zur Eiszeit. Skyline hinter den Ballen. Mein Cabrio startet, wird Zeit, dass du einsteigst. Pass, Format im Sub, Woofer das Stadtzentrum im Nightlife. 100 Euro im Tank, der Motor im Gang fehlt nur, dass du einsteigst. Ey, komm mit auf ein Trip in mein Cabriolet. Nizza, Marseille, über Saint-Tropez. Die Rückbank ist frei, komm, Chagall ist okay. Egal welche Richtung, das Ziel ist der Weg. Komm mit auf ein Trip in mein Cabriolet. Nizza, Marseille, über Saint-Tropez. Die Rückbank ist frei, komm, Chagall ist okay. Egal welche Richtung, das Ziel ist der Weg. 50 Gramm Alpha staut in unserem Kofferraum. Fahr auf die Tankstelle rauf, hab ein Loch im Bauch. Wir sind gerade erst losgefahren, komm, lass uns noch ein Baum. Ist das die Realität oder doch ein Traum? Das Wetter wird besser, wir fahren Richtung Süden. Sehen oben am Himmel die Kraniche fliegen. Hab mein Handy auf Flug und es zu viel gepiert. Wir passieren die Grenzen, haben nichts zu verlieren. Durch die Speaker und das Mixtape vom Massaker. Komm, wir stoppen in Paris und gehen shoppen. Nagel neue Sneaker, ein farbenfrohes T-Shirt, Digga, zieh mal am Sativa, diese Tage kommen nie wieder. Komm mit auf ein Trip in mein Cabriolet. Nizza, Marseille, über Saint-Tropez. Die Rückbank ist frei, komm, Chagall ist okay. Egal welche Richtung, das Ziel ist der Weg. Komm mit auf ein Trip in mein Cabriolet. Nizza, Marseille, über Saint-Tropez. Die Rückbank ist frei, komm, Chagall ist okay. Egal welche Richtung, das Ziel ist der Weg. Da kommt doch direkt Sommerstimmung in der kalten Jahreszeit auf, oder? Apropos, ne, ich habe mich so gewundert, die haben ja das Album erst Anfang Sommer angekündigt, dann haben die das im Herbst rausgehauen. Ja, extrem und passend. Alle haben sich gewundert, das ist das Sommeralbum gewesen. Ja. Und die hauen das im Herbst raus. Ja, also ich meine, Blätter im Gesicht durchs offene Dach im Cabrio. Ja, nice, ne? Du fährst so voll so am Cruisen und dann hast so ein scheiß, keine Ahnung, so ein scheiß Blatt auf deiner Sonne. Kann man mal machen. Ja. Ist geil. Genau. Ist ein Reggae- und Dancehall-Album, aber da Bones MC und Raf Camora Hip-Hop-MCs sind, gehört das definitiv hier mit rein und das zeichnet quasi Raf nochmal als Produzenten aus. Er hat das Album maßgeblich produziert. Jeder Song hat Hitpotenzial, du kriegst zig Ohrwürmer, wenn du dir das Album gibst. Ist einfach sehr gut zum Turn-Up-Turnen. Turn, turn up. Turn up. Und ja, einfach nur Hammer. Genau. Kommen wir nun zum nächsten MC. Zu dem habe ich um einiges bessere oder geilere Beziehungen. Ja. Bei dem waren wir nämlich auf einem Konzert richtig, im Dezember. Es im war Atomino war das. Bombe. Weil wir waren bei MC. Bombe. Oh, wer hätte es gedacht? Ja, und zwar spielen wir euch aus eurem Album Predigt Taubensohn featuring Shaka One. Der übrigens auch auf dem Konzert als Warm-up da war. Als Warm-up und Backup als MC. Backup, richtig. Genau. Rolling. Wunder über Wunder, Bombas Pulle ist athletisch. Toys schieben Optik, denn mein Label heißt Politik. Berliner Schnauze heißt das Herz am rechten Fleck. Es ist Medizin gegen Trap, Schmerztabletten, Web. Ich beiß mir ins Gesicht, wenn ich im Drogenrausch wegflieg. Schwule Kinder labern über Drogen nur auf Trap-Beats. Meine Zielgruppe ist jung, deutsch, gewaltbereit. Das Nordachse-Kommando killt auch Backpacker am Altersheim. Wenn sich mein Vorschuss verwandelt in weiße Pulvers, chill ich ab in 100 Tier und tapp am Puller geile Vulvas. Ich muss per 16er mit Shaka One die Fotzen stoppen. Neben Rappen hab ich keine Hobbys außer Robben kloppen. Unsere Skills hochrangig ähnlich Kletterpflanzen. Du hast wie Vergleiche, aber bleibst doch ein fetter Hampel. Ich bin so voll, ich hab für 5 Hosts genug Kohn. Vergleiche dich mit mir, du bist Untermensch wie Fußboden. Wir sind Nummer 1, Ficker, deine Gangs sind Honks. Wo soll die Stelle landen? Shing, Shang, Shong. Alles was du schaffst, ein weißer Haufen Kot. Sogar deine dumme Mutter nennt dich einen Taubensohn. Wir sind Nummer 1, Ficker, deine Gangs sind Honks. Wo soll die Stelle landen? Shing, Shang, Shong. Alles was du schaffst, ein weißer Haufen Kot. Sogar deine dumme Mutter nennt dich einen Taubensohn. Rap ohne Punkt und Komma, nur mit Ausrufezeichen. Die Leber von jahrelangen Ausruferungen gezeichnet. Nordachse, Kiez, Kings von eurer Sorte gibt's genügend. Komm mir nicht mit Dialekt, deine Torte wird gebügelt. DB-Sicherheit ist nur am Gucken, wenn vermummte Kumpel die S-Bahn der Gruppen. Denn wir sind die Jungs, die den Flavor auf die Straße bringen. Darunter verstehst du Augenbrauen, Zopf, Mund, Nasenring. Heute ist echt der Bund, deckt sich deine Haube, wenn du sie knatterst. Deiner wird nur steif, wenn sie dir auf die Wampe kackert. Reife Muttis werden getackert, wenn der D.O.N. hat erklärt. Shaka One am Mic heißt Punchline-Hage garantiert. MCs mit Talent gibt's weniger als Mädchen mit Torbys. Eklige Orbi-MCs ab 40 erzählen nur Storys. Ich bin jung und verwandelt heite Klitz zum Springbrunnen. Pulver für die Vulva und die Hokum zur Besinnung. Wir sind Nummer 1, Ficker, deine Gangs sind Honks. Wo soll die Stelle landen? Shing, Shang, Shong. Alles was du schaffst, ein weißer Haufen Kot. Sogar deine dumme Mutter nennt dich einen Taubensohn. Wir sind Nummer 1, Ficker, deine Gangs sind Honks. Wo soll die Stelle landen? Shing, Shang, Shong. Alles was du schaffst, ein weißer Haufen Kot. Sogar deine dumme Mutter nennt dich einen Taubensohn. In dem Musikvideo zu dem Song Taubensohn wird übrigens auch nochmals richtig das Image von Shaka One und MC Bomber klar. Ja, und zwar nennt sich dieses Subgenre des Hip-Hop Alkoholiker-Rap. Sehr richtig. Fein ausgedrückt. Und ja, also MC Bomber und Shaka One haben mehr geil. Also der Typ, Shaka One, erstmal zu ihm. Er ist einfach auf der Bühne genauso wie auf dem Album. Er rappt genauso, er hat genauso den gleichen Flow, er hat genauso die gleiche Attitude. Das ist ziemlich krass, muss man absolut sagen. Absolut geil. Kommen beide aus Berlin, sind im Nordachse-Kollektiv vergleichbar mit Karate Andy, Frauenarzt. Sehr, sehr fette, geile Oldschool-Beats. Teilweise wirklich sehr, sehr, sehr derbe Texte. Geile Texte. Es geht um Alkohol, Fauern. Frauen und Feiern. Genau, Jonas, sag mir doch mal kurz in 3 Worten, wie dein Jahr 2016 war. Feiern und ficken. So heißt ein Track aus seinem Album, da geht's quasi genau um dieses Thema. Der hat eine ziemlich einzigartige Technik, ihr müsst euch mal sein Album geben und darauf achten. Und wie gesagt, Shaka One ist der beste Backup, den ich jemals gehört habe. Sein Track, was ist schon dran an so einem Tag, ist auch überdope. Also MC Bomber. Das war meine Entdeckung, rap-technisch, also eine meiner Entdeckungen 2016. Spielen wir euch als nächstes einen Track, der etwas ruhiger ist und etwas sentimentaler, und zwar gleich 2 hintereinander, weil die sehr gut zusammenpassen. Und zwar ist es einmal Mama Wusste von Chimaide featuring Megalo. Hm. Und danach spielen wir direkt aus dem neuen Megalo-Album Erntedank von Megalo. Viel Spaß damit, gönnt euch. The Double J Show. Mama wusste, ich bleib stabil, wenn alles andere kaputt geht. Mama wusste, ich bleib agil, wenn alles andere sich umdreht. Mama wusste, ich bleibe rein, auch wenn alles verschmutzt ist. Sie wusste es, Mama wusste. Ja, Mama wusste. Ja, Mama wusste. Mama wusste. Ich werd nicht verdursten, falls alles verdunstet. Es fing an mit nem Headset als Mike. Headset als Mike. Englischer Vibe, denn die Herkunft zerteilt mir, war fremd, wer ich sein will. Fremd, wer ich sein will. Kurze Zeit darauf sagte Mama mir bei, dachte, kann das allein, war der Panzer zu weich, der mich anfangs begleitete, letztlich nur reich. Doch ich bin bestens gereift, meine Texte führten zu dem Schätzen des Seins. Also rapp dich auf Deutsch, um dem Rest zu gefallen. Und merkte erst dann, wie komplex meine Zeilen waren. Und wie die Tracks mancher Sätze aus Steine waren. Steine, die dich trafen, gerade wenn du allein warst. Eine Generation, die Ängste nicht leicht nahm. Sich lieber von ihnen einfangen ließ, in der Geist bereits als Leichnam liegend. Rest in Peace, denn er sagt, in dem Grab bleibt versiegt. Sie, Liebe, kannte ich doch ihre faszinierend. Das erste Mal, dass eine sie mich zufrieden stellte. Deprimierend, wie sie dann den Krieg tief in unser Gebiet bestellte. Chima, geh doch lieber studieren. Und wie viele rappen, warum sollte deiner florieren? Ha? Guter Punkt, doch der Punkt war zu wund, sei nicht viel, außer sie als ein Stopp für mein Ziel. Pum, pum. Ab hier lief es rund, J. Cole war entdeckt und Drizzy längst gepumpt. Das Weed in mein Lung, für Seele und Herz war es nie sehr gesund. Fühl mich schon nicht mehr jung, nach diesem Satz hält Mega mich wohl für dumm. Doch er ist der Beweis, Gutes braucht seine Zeit und ich werd scheint. Denn Mama wusste, Mama wusste, Mama wusste, ich bleib stabil, wenn alles andere kaputt geht. Mama wusste, ja Mama wusste, Mama wusste, ich bleib agil, wenn alles andere sich umdreht. Mama wusste, Mama wusste, Mama wusste, Mama wusste, Mama wusste, ich bleibe rein, auch wenn alles verschmutzt ist. Sie wusste es, Mama wusste. Mama wusste, ja Mama wusste, ja Mama wusste, Mama wusste, ich werd nicht verdursten, falls alles verdunstet. Es fing an mit einem roten Knopf, Doppel-Tape-Deck, eingebautes Mikro und englischem Textbus, gelenkt von der West Coast, Snoop 93. Wollte nur cool sein, enttäuschte seitdem durch mein schulisches Zeugnis. Hörte Rap, folgte dem Ruf, wurde besser darin und blieb hängen auf Wu-Tang Forever. Beginn meiner Jugend, doch etwas geahnt habe ich damals nicht von einer Zukunft als Rapper. Ich sah nur, dass ich damals den Respekt kriegte, weil ich schon so aussah wie die. Bis dato hatte ich nicht auf was ich stolz war, vor allem auf die Hautfarbe nie. Heller als Mama und dunkler als Papa und die anderen Kinder haben nur den Unterschied erkannt. Fühlte mich mitunter wie gebrandmarkt, Mama wusste, wird nicht leicht für ihren Jungen in diesem Land. Sie wollte mir helfen mit Regeln und Strenge, ich fühlte mich nur weiter verletzt. Ich wollte nur dazugehören, aber Mama sagte, du musst immer besser sein als der Rest. Sonst nehmen sie dich nicht ernst, ja, ja, sagte ich und hörte nicht zu, denn ich hatte mich allmählich entfernt. Pumpte die Rap, schrieb jetzt täglich vom Rest dieses Lebens, hatte ich noch sehr wenig gelernt. Die Flows wurden tighter, die Hosen nun weiter, die Mädchen bekam ich. Die Homies begeistert, die Crew wurde zum Label, mir fehlte die Klarsicht. Alles auf eine Karte gesetzt, so viel Lehrgeld gezahlt, viele Freunde verloren. Während die Jahre vergingen, ohne Erfolg, nie dazu gehört. Um zu schaffen, musste ich erst rausstechen wollen, ja. Mama wusste, Mama wusste, Mama wusste. Gib immer 110%, auch wenn du kaputt bist. Mama wusste, Mama wusste, Mama wusste. Eine dicke Haut sieht der Seele als Schutzschicht. Ja, Mama wusste, Mama wusste, Mama wusste, Mama wusste, Mama wusste. Du hast viel mehr Potenzial, benutzt es. Sie wusste es, Mama wusste, Mama wusste, Mama wusste, ja, Mama wusste, Mama wusste. Die Zeit kommt, in der du dir dessen bewusst wirst. Sie wusste es. Der Regen beginnt zu brennen, das Leben beginnt zu rennen. Viel sehen und nicht zu erkennen. Wir leben mit Niederschlägen, wir wehren uns mit den Händen, wehren uns mit Gesängen, vermehren uns, sind uns fremd. Wo stehen wir nur in der Schwebe? Der Schwere entsteht die Schere. Das Leben predigt die Lehre, den Gegnern fehlt es an Ehre. Planet dreht sich um Knete, Raketen gehen in die Sphäre. Wir geben 100%, der Mensch, König des Dschungels, König von nichts. Holz den Dschungel ab für schönere Sicht. Stutzt dem Phönix die Flügel vor der Reise zu höheren Hügeln. Es war irgendwann das Ziel, doch wir zögern ermüden. Der Schlaf scheint zu willkommen, doch halt mir davon. Ich schreibe einen Song, high im Beton. Heim will ich kommen, aber dieser Weg ist noch weit. Die Dunkelheit, also scheint so wie Sonne. Die Zeit ist verronnen, sie eilt hier davon. Was bleibt, ist verkommen, das Leid hat begonnen. Heim will ich kommen, aber dieser Weg ist noch weit. Die Dunkelheit, also scheint so wie Sonne. Scheint so wie Sonne. Alles ist gut und mir fehlt nur ein bisschen Schlaf. Hoffentlich fühlt es sich nur so an, als wäre die Krone auf meinem Kopf Mir fehlte nur ein bisschen Schlaf, ich hab geblutet. Jeder Tag war wie eine Kugel, die mich traf. Hab meine Zukunft nie geplant, ich bin damals einfach losgegangen. Die Show begann und heute schreit das Publikum meinen Namen. Wollt nie auf Partys sein, die Fans machen Musiker zu Stars. Im Nachhinein betrachtet war die Jugendzeit für'n Arsch. In der Schule nie am Start, keine Klausuren, kein Diktat. Wer selber sucht und hinterfragt, braucht kein gutes Resultat. Denn was Gutes für den Staat, muss nicht gut sein für uns. Sie verletzen mich so textlich mit Blut, meine Kunst. Hab genug meiner Jungs scheitern sehen, wir bleiben stehen, doch sollten weitergehen und Hürden einfach nehmen. So wie ein Leichtathlet, du findest deine Wege zum Glück. Als ich nur stehen blieb und nach vorne schaute, ließ mich dieses Leben zurück. Ich meine, ich sterb nicht dran, doch lernte manchmal gibt es nicht zum Erntedank. Ich schalt die Birne aus, schalt den Fernseher an und denke mir nur. Hoffentlich denk ich nur zu viel nach. Alles ist gut und ich will nur ein bisschen schlafen. Hoffentlich fühlt es sich nur so an, als wäre die Krone auf meinem Kopf und in Wirklichkeit ein Dornenkranz. Denn der Radius unseres Lebens beträgt 50 Kilometer. Und so weit können unsere Augen sehen und unsere Arme reichen gerade, um die Glühbirne zu wechseln, unsere Probleme dafür einmal um den Planet, einmal um den Planet. Hoffentlich denk ich nur zu viel nach, alles ist gut und mir fehlt nur ein bisschen Schlaf. Fühlt es sich nur so an, als wenn die Krone auf meinem Kopf und in Wirklichkeit ein Dornenkranz. So, Leute, das war so ziemlich der sentimentalste Part unserer Sendung, beziehungsweise so was Rap-Technik und Rap-Texte angeht. Das war Chima Eda aus seinem Album Principium und Megalo aus seinem Album Regenmacher. Die zwei kann man eigentlich in einem Atemzug nennen. Denn Chima Eda und Megalo machen mega viel zusammen. Über Megalo habe ich mich ja schon in der letzten Sendung ausgetobt. Also der Typ ist einfach Pflicht. Also hört euch nochmal Folge 2 an. Er macht unglaubliche Rap-Texte. Er ist eine Rap-Legende aus Berlin-Moabit. Und hat sehr facettenreiche Texte, ein sehr facettenreiches Album. Es geht um Real Talk. Die technische Zerfetzung ist auch nicht zu kurz. Er hat ziemliche Turn-Up-Tracks mit Trettmann. Also wer hat die Hitze, müsst ihr euch unbedingt mal geben. Ein sehr authentisches Album und Chima Eda ist einer der Newcomer dieses Jahres im ganzen Rap-Game in Deutschland. Er ist auch aus Berlin, macht sehr viel Musik, wie gesagt, mit Megalo und Afrop und hat sehr trappige Oldschool-Beats, hat ziemlich gute Inhalte und ja, einfach zwei sehr, sehr, sehr gute und viel zu unterschätzte Rapper. Also die müssen wirklich noch viel, viel mehr gepusht werden. Kommen wir als nächstes zu einem Rapper, der eigentlich gar nicht mal so unbekannt ist, und zwar ist das der gute Mac Miller. Genau. Und ich dachte, jetzt kommt so übelst. Ja, ich hatte gerade überlegt, ob ich so einen kleinen Gossip reinbringe, dass der jetzt mit Ariana Grande zusammen ist. Ja. Aber gut, habe ich jetzt versaut, ne? Genau, lassen wir das bleiben. Und Richtig. Zwar aus seinem Mixtape oder Album, EP, wie auch immer, The Divine Feminine featuring Ty Dolla $ign, Cinderella. Viel Spaß. Sign. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Hey, I've been waiting all night for this moment. I've been waiting all year for this moment. I've been picturing you taking off your clothes for me. I've been literally curving all these hoes for you. Daddy told you better bring your ass on. Cinderella better get your ass on. Man, I swear the parents just don't understand. You ain't gotta be old to be a man. Take my hand, come with me to my room. Girl, I got a suite at the SLS. I already know you got expensive drinks. Take my hand, follow me to my room. Tell your little friends you gon' be high. Girl, I got a plan for the whole night. Okay, your legs just like a store, they open up and you got people in line. Been there every night for weeks at a time. You in my dreams, that's why I sleep all the time. Just to hear you say I love you, just to touch you, just to leave you behind. I told you you don't have to worry, you'll be fine. type of thing I heard it happen all the time. Yeah, I just want to see you fly. Because your fragrance got me faded, you'll be keeping me high. Said nothing better than the first time. I'll be at your service like you're checking at the curbside. You don't have to spend another second on this earth ride. Wet you like a breath, we'll go a second and a third time. Left you up a first mind. And when you're hungry, I can shove you up a stir fry. Get you some dessert wine, elevate your third eye. First prize, no belt, get a piece, your clothes off. Turn around, let me see. I've been waiting all night for this moment. I've been waiting all year for this moment. I've been picturing you taking off your glove for me. I've been literally curving all this all for you. Daddy told you better bring your ass home. Said a Bella better get your ass home. Man, I swear the parents just don't understand. You ain't gotta be old to be a man. Take my hand, come with me to my room. Girl, I got a seat at the SLS. I already know you got exquisite taste. Take my hand, follow me to my room. Tell your little friend she gon' be high. Girl, I got a plan for the whole night. Okay, I came up where the planet was. Take you by the hand and bring you somewhere where the sand is. Soon as we landed, we went straight into the room and played. The music started dancing. You was taking off your pants. It looked like Dorothy ain't in Kansas anymore. I do you like a chore. We started on the bed and then we moving to the floor. You started getting crazy, told me fuck you like a whore. I thought you was an angel, now you yelling to the Lord. You used to tell me all the time I ain't so tight. Now you always wanna spend the night. Now I'm doing everything you like. When I'm inside your pussy, damn, it feels so right. Yeah, but I still respect your game. Every time I'm out of line, you always set me straight. The sex is great from heaven's sakes, I need it every day. I yell your name, Cinderella. Never gonna find nobody better in all my life. I've been waiting all night for this moment. I've been waiting all year for this moment. I've been picturing you taking out your glove for me. I've been literally curving all these songs for you. Daddy told you better bring your ass home. Cinderella better get your ass home. Man, I swear the parents just don't understand. You ain't gotta be old to be a man. Take my hand, come with me to my room. Girl, I got a speed at the SLS. I already know you got exquisite taste. Take my hand, follow me to my room. Tell your little friend she gon' be high. Girl, I got a plan for the whole night. Hey. Better terraforming four corners of paranormal. Get shorn for a thermos and parathermals in a warehouse. Air wears Barry Curtle, St. Vincent de Paul trying to square the circle. Circle the source of his power. Foresight born at the corner of Howard on sale. Cherry pick blue in the pail. It's a blue nose chewing a steel. Losing his coat. Schmoozing a high in a head rush. Hack up bile over H1N1 and then some. One eye on the breadcrumbs. Other eye on the drink crumb. Other eye on the income. Good knife and a grin. Shoot dice with the lice and the ringworms. Peg leg. Smells like Medellin. Wake in the night. Make a pipe out of anything. Take five. Take a dive in the celebrate. Turn five into 5, 6, 7, 8. Back out. Blackout somewhere. Fancy shit. Get the backseat of Aesop's Camry, dude. Seat for the chips and sandwich meat from the crypt in the end. If you give an address and a rib or a piss, don't question a mystery fish. Just picture shrimp on a pillow with grits. Close your eyes, lick your lips. I'm at the cafe ordering a cup of fresh. Sarah gave me two, I gave one to Rex. He said fools ain't shit, plus fuck the pigs. They can never understand what Sumner is. Word up, word up. Word up. I'm off grid, I'm through the gate. I fly these kites into the fray. Word up, word up. Word up. I'm out the box, I'm through the these kites into the cut. NorCal fried bacteria, no ID, survive the vivarium. Trisor feel severed, no inherent. Eat with the chimera, fly with the seraphim. I might hold court with the cats and dogs. It won't cool like an orb in a dragon's claw. And Terry Quart robes outside, detox surly. Curse at a beat cop, Dr. Slurpee. Adopt no Xerxes, fear no moon man. Stay true like a wolf wearing wolf pants. Ooh, never could avoid himself for long enough to contain or employ his help. And now we look both ways at the asteroid belt. Buzzed, gross, and holy gun love. Still hear an X in his head yelling kiss the ring. From a fortune, a Fisher King, or from a sister care. Blisters in his hair, new diarrhea disrepair. Soup's on two tongue, who's a fix to bear? No shoes, no shirt, no fiscal year. I said hello to Marshall every morning for six. He yelled at me every time. That's a worry, bitch. It only took one tooth to crack the bug, juice and chug. Turn a bum to a sun, to a bug. Outside home, it's an open swim. Occultism in the throes, a corrosive wind. A cold meal with a ghost of friends. A whole host of meds. A deal on its own, no cassette. I stepped over a body in the door. I pretend he's asleep, but it's probably more. Goddamn, profound apathy, heart but a crack. I'm ships in the night, I'm darts at a mat. Word up. Das war A$AP Rock von The Impossible Kid, und zwar war das Mystery Fish, und davor hatten wir aus The Divine Feminine Cindy Rider featuring Ty Dolla $ign. Ja. Die EP von Mac Miller ist ziemlich geil, ein sehr ruhiges EP-ähnliches Album, ich denke es ist ein Album, und es ist einfach ein sehr schönes, entspanntes Album, finde ich, keine große Erklärung nötig, hört es euch einfach ein, einfach ein richtig schönes Teil. Impossible Kid, eine absolute Neuentdeckung dieses Jahr. A$AP Rock nicht zu verwechseln mit A$AP Rocky. Ja, wird auch anders geschrieben. Ja, mit vor allem AE. Hat auch soundtechnisch einen sehr großen Unterschied. Hat eine sehr klare Aussprache, muss ich sagen. Oh ja. Also das ist mir gerade so bei dem Track aufgefallen. Mhm. Die kann man sehr gut verstehen. Allgemein erinnern mich die Tracks sehr an die alten Linkin Park Sounds. So zum Beispiel Numb, also Rap mit Elektro. Und manchmal sind die Tracks ein bisschen schwer zugänglich, weil da ein paar komische Elemente mit drin sind, aber mir hat es ziemlich gefetzt. Allgemein sind die Elektro-Einflüsse im Rap sehr cool und vor allem ein ziemlich frischer neuer Wind. Spielen wir euch als nächstes mal einen Track vom neuen Kanye West Album The Life of Pablo, nennt sich Famous. Ein ziemlich geiles Teil. Man, I can understand how it might be kinda hard to love a girl like me. I don't blame you much for wanting to be free. I just wanted you to know. Swiss only let the beat rock. South side niggas that know me best. I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. Goddamn! I made that bitch famous. For all the girls that got dick from Kanye West. If you see him in the streets, give him Kanye's best. Why? They mad they ain't famous. Goddamn. They mad they still nameless. Talk that talk, man. A man in the store trying to try his best, but he just can't seem to get Kanye fresh. But we still hood famous. Goddamn. Yeah, we still hood famous. I just wanted you to know I've loved you better than your own candy. From the very start, I don't blame you much for wanting to be free. Wake up, Mr. West. I just wanted you to know. I be Puerto Rican Day Parade floating. That Benz Marina Del Rey coasting. She be Puerto Rican Day Parade waving. Last month I helped her with the car payment. Young and we alive. We never gonna die. I just copped a jet to fly out of a personal debt. Put one up in the sky. The sun is in my eyes. Woke up and felt the vibe. No matter how hard they try, we never gonna die. I just wanted you to know. One thing you can't everybody hands in the air like this. I don't blame you much for wanting to be free. I just wanted you to know. So, da weiß ich echt nicht, was sich der gute Kani hier bei dem Video gedacht hat. Wir haben aber gerade nebenbei nochmal so ein bisschen das Video angeguckt. Also, das ist echt krass verstörend irgendwie. Ja. Also, ich weiß so ungefähr, worum es in dem Album und in dem Track geht. Es geht einfach um so die das Leben von Kanye West. Ja. Deswegen heißt der Track auch Famous. Also, es geht darum, mit wem er schon geschlafen hat, aber es ist. Nee, das Video, das ist echt gewöhnungsbedürftig, ja, aber ziemlich, der hat ja in letzter Zeit eh so ein bisschen seine Probleme. Hat zum Beispiel auch die Europa-Tour für 2017 komplett gecancelt. Krass. Ne, also da waren echt richtig große Gigs geplant, waren zwar noch keine Konzertkarten und so weiter verkauft, aber trotzdem ist es krass, eine komplette Tour für ein Jahr abzusagen. Ja. Aber das Album von Kanye ist wieder mal geil. Also ich bin ein riesiger Kanye West-Fan, also privat hin oder her, der Typ ist einfach ein Genie, was er immer aus seinen Alben rausholt. Der hat ja mit 808 und Hearts, glaube ich, hat er ja so diesen melodischen Part im Rap-Game überhaupt erst ins Rollen gebracht. Das Album an sich finde ich jetzt nicht so krass, aber er hat einfach dafür gesorgt, dass die Rapper sich mal ein bisschen was getraut haben, dass sie wieder ein bisschen melodischer geworden sind, und das ist einfach eine richtige Bereicherung gewesen. Und es ist ein ziemlich geiler Panda-Remix auf seinem Album drauf, der ist ziemlich dope. Panda. Kommen wir nun zum guten Karate-Andi. Gehen wir wieder in die Richtung MC Bomber, Karate-Andi, Frau der Alkoholiker Rare. Genau. Spielen wir euch aus seinem Album Turbo den Track Flatrate. Karate Andi, das ist Dorfjugendsound. Aus den Sportschuhen raus auf die Escort-Hure drauf. Du chillst mit Groupies im Club Backstage. Ich habe Trinken All-Inclusive in der Puff Flatrate. Die Räumlichkeiten haben schon Risse in der Wand. Doch ich schmeiß ein paar Viagra und ich fick so viel ich kann. Ein feuchter Traum auf der Bordellbettdecke. Gelangweilte Gesichter bis zum Stellungswechsel. Das gedimmte Licht ist im Interesse des Freiers. Gib mir zwei hässliche Weiber, ich mach direkt einen Dreier. Sie versaut mir die Stimmung mit ihren scheiß Tränen beim Ficken. Was kann ich denn dafür, dass ihr scheiß Leben ein Witz ist? Du suchst die große Liebe und setzt auf Nettigkeit. Flirtest mit Frauen und lädst sie zum Essen ein. Find die eine und geh nie wieder nach draußen oder fahr ans Estrifi. Dicker, Liebe kann man kaufen, kann man kaufen. Du suchst die große Liebe und setzt auf Nettigkeit. Flirtest mit Frauen und lädst sie zum Essen ein. Find die eine und geh nie wieder nach draußen oder fahr ans Estrifi. Dicker, Liebe kann man kaufen. Der Hälfte der Belegschaft fehlen die Zähne und das Fett. Doch ich nehm ein bisschen Pep und ich geh mit ihnen ins Bett. Warum so unentspannt? Das ist das Wunderland. Ich komme rein und sie schauen, als wäre ich vom Gesundheitsamt. Ah, wir drehen mit Frauen ein Sextape. Unser Motto ist Hauptsache Flatrate. Die Frau riecht nach purem Fische, trotzdem den Champagner rein. Was auf meine Tugend ist, kann Kotzen keine Schande sein. Das ist für mich Entertainment, so wie Fernsehschauen. Ich bin doch nicht schuld, dass sie sich unter Wert verkaufen. Die Besuchstage sind Freitag und Mittwoch. Raus aus dem Alltag und rein in das Fickloch. Du suchst die große Liebe und setzt auf Nettigkeit. Flirtest mit Frauen und lädst sie zum Essen ein. Find die eine und geh nie wieder nach draußen oder fahr ans Estrifi. Dicker, Liebe kann man kaufen, kann man kaufen. Du suchst die große Liebe und setzt auf Nettigkeit. Flirtest mit Frauen und lädst sie zum Essen ein. Find die eine und geh nie wieder nach draußen oder fahr ans Estrifi. Dicker, Liebe kann man kaufen. Ich glaube nicht an Liebe. Ich glaube nur an Triebe. Und tausche Vaseline gegen Haus und eine Familie. Geh auf Flatrate Pop Safari. Heute seid ihr alle freiwillig. Die Gedanken sind frei und an Frauen hängt ein Preisschild. Du meinst, es zeigt echt ein hoffnungsloses Bild. Doch was ist falsch an einmal zahlen und so oft kommen, wie man will. Wie man will. Ihr meint, dass Puffgänger alle nichts im Kopf haben. Doch sie sind der Grund, dass eure Mütter einen Job haben. Du suchst die große Liebe und setzt auf Nettigkeit. Flirtest mit Frauen und lädst sie zum Essen ein. Find die eine und geh nie wieder nach draußen oder fahr ans Estrifi. Dicker, Liebe kann man kaufen, kann man kaufen. Du suchst die große Liebe und setzt auf Nettigkeit. Flirtest mit Frauen und lädst sie zum Essen ein. Find die eine und geh nie wieder nach draußen oder fahr ans Estrifi. Dicker, Liebe kann man kaufen, kann man kaufen. So, das war Flatrate von Karate Andy. Ja, aus dem Album Turbo. Richtig geil, muss ich sagen. Wieder ein übelst geiles Album. Ich bin allgemein ein sehr großer Karate Andy-Fan. Ja. Seine Freestyles bei Rap am Mittwoch zum Beispiel, die sind extrem geil. Die Leute zerflext wirklich. Ich glaube, da war auch schon zweimal wie ein Gewinner sozusagen von Rap am Mittwoch, ne? Der Finalrunde. Also der Typ hat rein rap-technisch einiges drauf. Genau. Und einfach nur, es gibt so viele coole Videos mit MC Bomber, mit Karate Andy von ihm, wo die einfach nur durch Berlin ziehen, durch irgendwelche Spätis und sich da zukippen. Und genauso sind dann Saufen bis zum Morgen oder so hieß, glaube ich, das eine Video. Ne? Genau, wo die dann auf dem Parkhaus einfach chillen und dann total rotzbesoffen über Rap reden oder einfach nur über bescheuertes Zeug und Gott und die Welt. Und das ist einfach nur witzig, sich anzuschauen. Und vor allem das Geile ist, die sind halt wirklich authentisch, die Leute. Weißt du, du denkst dir so, yo, wenn du gut besoffen bist, dann geht das bei dir auch. Ja. Und mit dem guten Pilsator, so wie das nennt. Genau, Pilsator oder Sterni ist auch ein riesen Sterni-Fan, der Gute. Und ja. Kommen wir nun zum letzten Album der heutigen Sendung. Wir sind bei V angelangt und zwar nennt sich das Album Vibe, ist vom guten Flizzy und wir spielen, der heißt wirklich, ja, wirklich klar. Sein Spitzname. Da hatten wir nämlich das letzte Mal so einen kurzen Disput drüber, wie wir den nun nennen. Genau. Ja, und gut. Und zwar spielen wir euch den Track Episch und ja, würde ich sagen, nochmal ein richtiges Brett am Ende. Richtig. Vom neuen Bugatti. Euer Einkommen ist recht gerade, mal aus ein paar neue Huarachi. Frank White, Nummer 1, der Vollzeit-Taster. Wagen nicht gemietet, Rolli nicht vom Papa. Redakteure vom anderen Ufer. Kein Zufall, dass ich noch nicht auf dem Cover der Juice war. Zu umstritten, wie ich es bin. Sie wollen Action und merken dann schnell, dieses Image stimmt. Sie gehen zum Fitness und merken, man kann diesen Track nicht trainieren. Drei weitere Jahre, dann könnt ihr kopieren. Von der Paranoia bist du voll auf Schlafentzug. Sei besser jederzeit bereit, wenn dich die Straße ruft. Geldübergabe vor dem Cornershop. Nicht jeder darf sie tragen, diese Cordon-Sport. Yeah, es war eine Durchstrecke. Gangster-Rap auf Deutsch, Berlin ist die Geburtsstätte. Flüstern. Guck ich dann böse, macht jeder, der vorher noch krass war, auf schüchtern. Ich kann nicht tanzen, die Waffe, sie stört mich und drückt unterm Gürtel, seit ich den Rover hier fahr. Neidische Blicke im Viertel, bereue meine Taten. Vielleicht hatte ich Glück. Viele aus der Gegend sind vom Schicksal gefickt. Ich bin die Connection, für jeden, der tickt. Die Pisser von Neusi haben in meinem Ghetto noch niemals gefilmt. Töte Keks mit der 4-7 und steige in den 6-3. AMG Vollausstattung. Junge, wer, wenn ich Frank White? Nur ein Premium am Arsch. Doch ich gebe meine Nummer nicht. Typen machen auf Bad Boy. Nur so lange, bis ich ihre Mutter fick. Immer, wenn ich rede, episch. Immer, wenn ich rede, predigt. Ziehe für den Drive-By die Maske auf. Flair kann ich reflektieren, er rastet aus. So, wenn der Track nicht mal straight fire war. Da ging er ordentlich nach vorne. Ja, auf jeden das stimmt. Fall. Alter, ich weiß nicht, ich habe übelst wenig zu dem Album aufgeschrieben, weil ich habe wirklich noch nie so wenig bei einem Album auf Text geachtet. Ja. Sorry, Flair, aber Lars Unlimited hin oder her, weil der hat nämlich Ghostwriting für das Album gemacht. Das Ding wird einfach durch seine Beats und durch den Vibe getragen. Ja. Da ist der Name wirklich Programm. Siehe und bei Junge aus der City, den hatten wir genau, auch in unserer zweiten gestern, Folge. Gestern. Was heißt, ja, gestern, letzte Woche. Und da war es genauso. Ich meine, da war ein bisschen mehr Real Talk dabei. Ich habe die Folge meinem Vater mal gezeigt. Und der fand den Track übelst cool, weil er so voll über sein Streetlife geredet hat. Und so. Ich hab mir die, so gedacht, die realen Alter, Boys. Ja, wenn der wüsste, Alter, wenn der wüsste. Ich glaube, ich zeig dem nochmal ein Flair-Interview. Papa wusste, ja. Oh, nice. Der war gut. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. War jetzt ziemlich textreich. Ausführlich. Genau. Ja. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare, weil ich habe da wirklich sehr viel Zeit und Energie reingesteckt. Ja. Hat mir aber auch mega viel Spaß gemacht. Ja, also nehmt euch wirklich mal die Zeit, uns zu schreiben, denn bisher haben wir nur persönliches Feedback von unseren ganzen von Kumpels Freunden bekommen. Und, Familie und so. Und es wäre schon mal cool, wenn wir noch ein einfach paar andere auf Twitter bekommen. @DoubleJShow, kein Problem, auf Facebook könnt ihr uns auch schreiben. Ja. Genau. Wenn ihr wollt, wir können gerne öfter solche Features machen, solche Specials machen, wo wir euch Neuentdeckungen vorstellen, auch aus den Bereichen Elektro und Rock. Also eher Elektro, weil also Rock sind wir beide nicht so versiert. Was heißt öfters? Einmal genau, also, ja oder was? Ja, so ja. Je nachdem, wie wir halt Bock drauf haben, weil es ist ja auch ein Format, mit dem wir euch da ein bisschen einen Gefallen tun ja, oder ein richtig. Geschenk machen wollen. Genau. Jo. Am Sonntag nächste Woche kommt dann wieder ganz normal die Double J Show genau, raus als Hip-Hop-R&B-Podcast. Mit ein paar lässigen Tracks, auch ein paar richtige Burner-Teile sind dabei, auf jeden Fall. Unter anderem von Post Malone, von dem neuen Album, was er jetzt noch zum Jahresende gedroppt hat, nur mal als kleine Preview. Dann freue ich mich schon sehr auf unseren Deutschrap-Teil mit Hugo Nameless und Fruchtmax. Und ja, würde ich sagen, entlassen wir euch, genießt noch die restlichen Stunden des Abends. Ja. Macht's gut, ciao. Ciao. I got a dream, yes, who has a dream, us. Everything starts off as a dream. Things you wanna see, places you wanna be. But you gotta have a dream, who's got a dream, what? I got a dream, yes, who has a dream, us. Everything starts off as a dream. Things you wanna see, places you wanna be. But you gotta have a dream. It gets hard sometimes, but I'm doing my best. Ain't where I wanna be, but I thank God where I'm at. I got my own dreams, I choose not to follow the rest. Cause it might lead me to the earliest death. The path was rap, I try to keep it hotter than breath. Even hotter than hell, I want my CD circulating like it's caught in the mail. I gotta keep it funky, part in the smell. It's Mr. AJC, if they couldn't already tell. I got the heart to excel, my squad is just me and myself. And with that squad, yeah, I hustle to death. I'd rather not be handy, cause if I struggle for that, I'll feel much better just knowing I did it myself. Most of people wanting it to fall out the sky. Instead of trying to get you on, you trying to eat my piece of the pie. You a pussy with the clever disguise. I knew he didn't want it, I could tell by the look in his eyes. Just look in his eyes, come on. You got a dream, what? I got a dream, yes, who has a dream, us. Everything starts off as a dream. Things you wanna see, places you wanna be. But you gotta have a dream, who's got a dream, what? I got a dream, yes, who has a dream, us. Everything starts up as a dream. Things you wanna see, places you wanna be. But you gotta I know these dudes that only dreams about sex. Why the majority so broke, they tryna sprint for the cash. Some so close to the edge that they psychologically had and can't remotely dream of the day. They ain't doing too bad. They join the army for the money, ending up in Iraq. The little kids wanna know is when my dad coming home. See, he been gone for so long that when he gets back, I'll probably be grown. Got him married with some kids of my own. Ghosts don't around like ideas, hope they find a new reality. The mouths of those that don't have a dream is nothing short of staggering. I need a dream like heaven when this all ends. Hope when I'm falling, the sun when it's storming. Definitive focus, set my coordinates for your enjoyment. Swift when I'm approaching, in love with the notion of where I'm going. It's so ginormous, gargantuan. That's the way we live in, man, come on. Dream. distance to the work and live your life without regrets. I'm about to break my neck looking backwards for the past. A little peace of mind, no replace it. I can rest this old tired heart of mine about to thump itself to death. I'm lonely in my quest, I need somebody I can stand. What's good to happen and dream with nobody to share it with? When I'm standing on stage, my music becomes real. The music that I make and the music that y'all feel. Throw the breads up in the sky and let the answer boomerang. Though we're trying to see tomorrow, gotta make it through the day. I'm fumbling through my notebook, searching for a rhyme that pays. It got me pacing back and forth, I gotta find the perfect phrase. To make it this far, I never thought I'd see the day. To take it this far, I never seen so many hate. If you can't knock the hustle while you tapping on the dream, it's mind over matter, faith over everything. We are. The Double J Show.